Zweites Kapitel. Okkulte Zauberkünste. Die Renaissance. Renaissance. Wiedergeburt des Geistes der Antike. Neuentdeckung der Welt und des Menschen, der Natur und ihrer Schönheit. Man sollte denken, dass in dieser neuen Ära der Rückbesinnung auf die geistigen Kräfte des Menschen für mich kein Platz mehr sei. Aber weit gefehlt. Nicht nur, dass ich kräftig zur Bereicherung von Dantes Inferno beitragen durfte. Ich diktierte auch Boccaccio seine losen erotischen Abenteuer in die Feder, sorgte mich um das animalische Wohl der Matrone von Ephesus, deren Geschichte ihren Siegeszug um die Welt längst angetreten hatte, und sielte mich in deutschen Landen, wo noch immer finsteres Mittelalter herrschte, auch wenn Martin Luther auf der Wartburg schon mit dem Tintenfass nach mir geworfen hatte. Einem Gerücht zufolge wird ja noch heute dieser Klecks ständig erneuert, weil jeder Tourist eine Spur davon abkratzt. Mit eben dieser Tinte schrieb Luther: Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es muss uns doch gelingen. Der altböse Feind, mit Ernst er's jetzt meint, Großmacht und viel List sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Allerdings, ich spuke auch in den Hirnen der Hexenverfolger, die sich bis heute mit dem Exorzismus befassen, damals aber ihre große Zeit hatten. Und ich diktierte dem wahnwitzigen Heinrich Julius von Braunschweig, der schon mit 2 Jahren Bischof von Halberstadt war und später einer der schärfsten Hexenjäger, seine lasziven Theaterstücke in die Feder.